habe zunächst mal vor ungefähr 10 Jahren eine Masterarbeit geschrieben. Darin habe ich mich mit dem Umgang der Partei mit ihren eigenen NS-Verfolgten beschäftigt. Also konkreter gesagt, es ging darum, wie sozialdemokratische Widerstandskämpfer nach 1945 entschädigt wurden und wie sie auch über ihre eigene Widerstandsvergangenheit kommuniziert haben. Und dabei habe ich halt festgestellt, dass die meisten dieser ehemals Verfolgten sehr, sehr zurückhaltend über diese Widerstandszeit gesprochen haben und dass es in der Partei offensichtlich das Bedürfnis gab, möglichst wenig offen darüber zu kommunizieren. Und ich wollte herausfinden, warum das so war, warum es so schwer war, in der Nachkriegszeit darüber zu sprechen, dass man Widerstand gegen das NS-Regime geleistet hatte. Und ich wollte verstehen, wie die Partei als Ganzes im Kontext ihres Strebens nach Macht und Regierungsverantwortung mit diesem Thema NS-Vergangenheit umgegangen ist. Das heißt, es sind mindestens zwei Ebenen, die es sich da zu betrachten lohnt. Einmal sozusagen das Innerparteiliche, die eigenen Positionen der SPD-Mitglieder und die eigene Vergangenheit und das nach außen gerichtete. Das heißt also die politische Praxis in einem neu entstehenden Staat, der ja durch die alten bürokratischen Eliten und auch zum Teil politischen Eliten wieder mitgestaltet worden ist, wenn ich das mal ganz vorsichtig sagen kann, oder aber sozusagen bei Personen wie Kiesinger oder Globke auch an Schlüsselstellen der Macht wieder gestaltet worden ist. Gucken wir uns zuerst den ersten Aspekt an. Was ist denn das Bemerkenswerte? Ne? Sie sagen, die sind sehr vorsichtig gewesen mit ihrer antifaschistischen Position und Vergangenheit. Jetzt kann man sagen, ja, damit sie nicht vom Volk diskreditiert werden konnten damit. Was sind Gründe dafür gewesen, die Sie herausgefunden haben? Zuallererst mal hat man ja sehr schnell gemerkt, oder es war einem klar, die Mehrheit der Deutschen nach 1945 waren zuvor entweder Anhänger des NS-Regimes gewesen oder sogenannte Mitläufer oder Menschen, die sich einfach nur angepasst hatten an die Verhältnisse. Und die meisten Leute wollten einfach nichts mehr hören von möglicher Mitverantwortung und Schuld. Sie wollten auch nichts hören von der kleinen Minderheit derjenigen, die sich gegen das Regime aufgelehnt hatten. Die meisten Deutschen sahen sich in dieser Zeit selbst als Opfer, waren mit ganz konkreten, mit der Regelung ihrer Notsituation beschäftigt, in einem zerbombten Deutschland. Und da interessierten sich die Leute eben nicht und wollten gar nicht konfrontiert werden mit diesen Widerstandsgeschichten. Das andere war, dass natürlich dann auch innerhalb der SPD ganz unterschiedliche Leute aufeinander trafen. Auch da waren im Endeffekt die ehemaligen NS-Gegner nachher nur noch in der Minderheit, denn die SPD brauchte ja viele, viele neue Wähler und Mitglieder. Und es war ihr von Anfang an klar und vor allen Dingen dem Parteivorsitzenden Kurt Schumacher, dass die SPD nur mithilfe der Stimmen auch ehemaliger Mitläufer und NSDAP-Mitglieder zu Macht- und Regierungsverantwortung kommen konnte. Und innerhalb der Partei galt es eben auch, Disziplin und innerparteiliche Geschlossenheit zu erreichen. Das heißt, dort zuzulassen, dass sich sozusagen Partikularinteressen, zum Beispiel der NS-Verfolgten, zu sehr zu profilieren versuchten, das musste man vermeiden, um nach außen hin eine geschlossene Partei zu etablieren. Ja. Gab es in der SPD, die dann sozusagen 1945 neu angefangen hat, sich neu aufgestellt hat und dann im Grunde genommen ab 1949 eine der wesentlichen zwei großen politischen Mächte der Bundesrepublik gewesen sind, gab es da auch ehemalige Volksgenossen, also Mitglieder der NSDAP, die in der SPD mitgemacht haben? Ja, die gab es sogar sehr bald, denn schon 1946 wurde beim Parteitag der SPD beschlossen, dass ab sofort unter bestimmten Bedingungen auch ehemalige NSDAP-Mitglieder in die Partei aufgenommen werden konnten. Dazu mussten sich zwei Bürgen finden, Sozialdemokraten, die selbst nie in der NSDAP gewesen sein durften und die dafür bürgen konnten, dass es sich um das neue Mitglied, um einen zuverlässigen Menschen handelte, dem man zutraute, sich jetzt sozusagen der Demokratie zuzuwenden. Und das hat dann gereicht. Und so konnten auch ehemalige Parteigenossen aus der NSDAP in die SPD aufgenommen werden. Und das hat relativ schnell dazu geführt, dass gerade in einigen Regionen Deutschlands solche Leute problemlos auch Funktionen innerhalb der SPD übernehmen konnten. Besprochen wurde darüber zunächst mal sehr wenig. Es gab zwar auch immer kritische Stimmen innerhalb der SPD gegen dieses Aufnahmeverfahren, Aber zum Thema geworden ist das eigentlich erst wieder in den letzten Jahren, dass die SPD jetzt erst anfängt, sich damit zu beschäftigen, dass auch bis weit in die 60er Jahre hinein ehemalige Nationalsozialisten wichtige Funktionen in der Partei innehatten. Sie haben es jetzt gesagt, ne, mit der Bürgschaft, also es gab Regularien, nach denen ehemalige NSDAP-Mitglieder auch SPD-Mitglieder werden konnten. Ich kann mir vorstellen, je nach dem Härtegrad der Erfahrungen der Verfolgung unter den Nazis, ist das sicherlich eine ziemlich schmerzhafte Diskussion gewesen. Wie ist denn sowas abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen? Solche Diskussionen sind meist nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Also es gibt einige Beispiele dafür, wo hart diskutiert wurde innerhalb der Partei, bei Fraktionssitzungen, bei Parteitagen. Es gab dort immer einen Teil, und das waren natürlich am ehesten ehemalige NS-Verfolgte, die dagegen protestierten, dass ihre Partei sich so kompromissbereit gegenüber den ehemaligen NSDAP-Mitgliedern zeigte. Aber durchgesetzt haben sich in den meisten Fällen diejenigen an den Schaltstellen der Partei, die zwar auch um dieses moralische Dilemma wussten und bestimmt nicht glücklich damit waren, die aber wussten, dass sie nur Erfolg haben können, wenn sie auch die große Masse der, wie es immer hieß, irregeleiteten Idealisten in ihre Partei aufzunehmen. Das heißt, die große Masse der Deutschen, die sozusagen auf die Propaganda des Nationalsozialismus hereingefallen war, im guten Glauben für eine gute Sache zu kämpfen. Und die unterschied man immer sehr gerne von der kleinen Clique von Gangstern, in Anführungszeichen, die Elite, die NS-Funktionsträger, die machte man verantwortlich für das, was passiert war. Und die kleinen Leute, die wollte man eben jetzt schützen und für sich gewinnen. Das heißt also sozusagen, der Preis, den man für den Status einer Volkspartei bezahlen musste, diese Art von Pragmatismus ist ja sozusagen auf der anderen Ebene, nämlich der Erfolgs- und Machtebene von politischer Arbeit, noch ein ziemlich stärker ausgeprägter wahrscheinlich gewesen, würde ich jetzt mal unterstellen, Sie können mich gerne korrigieren, aber wenn man sich überlegt, dass Willy Brandt und Herbert Wehner, zwei Antifaschisten, am Ende mit Kiesinger zusammen in eine Regierung gebildet haben, müssen da noch erheblich größere Hürden übersprungen worden sein. Wie sah diese Ebene aus in der Auseinandersetzung und Umsetzung? Ja, als die Große Koalition 1966 gegründet wurde, war das für die SPD zunächst mal ein unglaublich wichtiger Schritt, zum ersten Mal mit in Regierungsverantwortung zu sein. Und dafür hat man eben auch diesen Kompromiss gemacht und diese sehr pragmatische Entscheidung getroffen, mit der CDU-CSU zusammenzugehen und auch zu akzeptieren, dass ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, nämlich Kurt-Georg Kiesinger, der Bundeskanzler wurde. Und Willy Brandt hat das alles recht nüchtern beurteilt damals, während zum Beispiel Helmut Schmidt damals von einem Brückenschlag zur inneren Aussöhnung unseres Volkes gesprochen hat. Also die Große Koalition wurde teilweise sogar von Sozialdemokraten stilisiert zu der Regierung, mit der nun die Versöhnung gelingt, an der man die ganze Zeit arbeitet. Das war immer so ein Schlüsselbegriff. Es geht um die innergesellschaftliche Versöhnung. Und dazu sollte eben auch gehören, diesen Graben zu überwinden zwischen verschiedenen Teilen der Bevölkerung. Aber ja, man muss schon sagen, die SPD hat hier auch wieder Kompromisse gemacht, die ebenfalls in den eigenen Reihen nicht überall auf Zustimmung gestoßen ist. Es gab ja auch zwei SPD-Minister in diesem Kabinett damals, die selbst eine NS-Vergangenheit hatten. Da ist die Frage, ne? Inwiefern der Pragmatismus oder dieser nüchterne und sachliche Moment dieser Entscheidung, sozusagen sich darauf einzulassen und mit ehemaligen Nazis, wenn man ehemalig im Sinne des sozusagen des Endes des Nazireiches nimmt, viele sind ja inhaltlich durchaus auch Nazis geblieben, auch wenn sie es nicht mehr nach außen tragen konnten. Also wie man sozusagen an der Stelle sagt, okay, wir müssen uns mit diesem Teil der Gesellschaft auch arrangieren und die zu versuchen, in so eine neue Gesellschaft einzubringen, oder inwiefern man sich da gleichzeitig auch der Geschichtsklitterung und des Nichtaufarbeitens anheimfallen lässt. Wie würden Sie diese Diskrepanz beschreiben? Ja, Geschichtsklitterung kann man der SPD sicherlich, was diese Zeit betrifft, nicht vorwerfen. Also Willy Brandt, da muss man immer sehen, der hat versucht, nach außen hin etwas zu kommunizieren, und er hat sicherlich im Inneren oft anders gedacht. Er hat zum Beispiel immer davon gesprochen in den 60er, frühen 70er Jahren, dass dass tatsächlich ein Schlussstrich gezogen werden muss. Er wusste genau, dass dieser Begriff Schlussstrich in den Köpfen der Deutschen bedeutet, wir wollen endlich, dass Schluss ist mit der Aufarbeitung. Man soll uns endlich in Ruhe lassen. Schluss mit der Strafverfolgung von NS-Tätern. Das war natürlich nicht Brandts Ansinnen. Er hat das versucht umzudeuten und der Bevölkerung zu vermitteln. Schluss ist jetzt mit 20 Jahren miefiger Adenauer-Ära. Es geht jetzt in eine neue Zeit. Mehr Demokratie wagen war ja das große Schlagwort. Und er hat zugleich versucht zu vermitteln, dass das auch für den Umgang mit der NS-Geschichte eine neue Dimension bedeutet. Er hat versucht zu vermitteln, dass absolut nicht Schluss sein darf mit der Aufarbeitung und mit der selbstkritischen Reflexion darüber, was in Deutschland damals passiert war, aber dass das Ganze zugleich eine zukunftsweisende Richtung weisen soll. Sozusagen hat immer versucht zu vermitteln, dass Lernen aus der Geschichte ist wichtig, das ist ein harter Prozess, aber nur so können wir in eine befreite Zukunft gehen. Also das war so ungefähr Brandts Rhetorik, eine sehr dialektische Rhetorik nach außen hin. Und ich bin trotzdem sicher, dass es ihn in manchen Momenten geschmerzt haben muss, als ehemaligen Emigranten und Widerstandskämpfer. Brandt ist da sowieso wahrscheinlich eine ziemlich spezielle Person, nachdem er Bundeskanzler dieses Misstrauen, er ist ja zurückgetreten nach der Guillaume-Affäre. Und ich habe letztens erst Auszüge aus so Wahlkampfmomenten von ihm gesehen und gehört, in denen er relativ deutlich auch diese Altnazis benannt hat und sich gegen die sozusagen in der Öffentlichkeit positioniert hat, in einer ganz anderen Form, als er das in Regierungsverantwortung getan hat vorher. Das fand ich ganz erstaunlich, dass sozusagen danach er sich scheinbar frei genug gefühlt hat, um da drauf zu hauen, Vorsitzender der Internationalen der Sozialdemokraten, Sozialisten und so weiter. Was mich interessieren würde, Sie haben jetzt sozusagen sich damit auseinandergesetzt über einen langen Zeitraum und vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, ist was man sich ja so auch, also was man fühlen konnte oder sehen konnte. Was hat Sie in Ihrer Forschung überrascht? Haben Sie etwas gefunden, wo Sie dachten, das ist ja ein Ding? Ja, es gab einige Momente, wo ich doch noch etwas schockierter war, als ich es vermutet hätte. Also auch wenn das nicht alles besonders neu war. Zum Beispiel, dass Anfang der 50er Jahre sich die SPD oder einige wirklich hochrangige Sozialdemokraten aus der Bundestagsfraktion mit dafür eingesetzt haben, dass diejenigen, die von den Alliierten zum Teil zum Tode verurteilten NS-Verbrecher, die in Landsberg einsaßen, dass deren Urteile revidiert werden sollten. Also sie haben sich dafür eingesetzt, dass die Todesurteile nicht vollstreckt werden. Und das mit vorgeschobenen Argumenten meiner Meinung nach, nämlich damit, dass in der Bundesrepublik nun die Todesstrafe abgeschafft worden sei. Aber auch hier, wenn man die ganzen innerparteilichen Diskussionen darüber betrachtet, die sehr hart geführt wurden, steht am Ende die Feststellung, das war eine Art des Umgangs mit dieser Sache, die den Leuten, den meisten Deutschen, das waren Zugeständnisse an die Entlastungsbedürfnisse der Deutschen. Und da hätte ich der SPD sozusagen eher gewünscht, dass sie sich etwas konsequenter, und zwar moralisch in dem Fall, mit moralischen Argumenten, nicht für die Rechte sozusagen ehemaliger NS-Verbrecher verwahrt. Aber ja, das waren die frühen 50er Jahre. Überrascht war ich auch im positiven Sinne, wie dann so Ende der 70er Jahre etwas aufbricht in der Partei und wie da so eine Art selbstkritischer Reflexionsprozess über das bisher Geleistete einsetzt und wo auch die inzwischen ja sehr alten NS-Verfolgten, die meisten von denen waren ja so im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts geboren, wie die jetzt auf einmal sozusagen neue Anerkennung erfuhren innerhalb der Partei und sich selbst entdeckten als Zeitzeugen, indem sie nun vor Schulklassen und in Volkshochschulen und so weiter zum ersten Mal wirklich über ihre Erlebnisse berichten konnten und das ganze Thema Widerstand und Verfolgung mehr Aufmerksamkeit erfahren hat. Je länger ein Zeitabschnitt vergangen ist, desto eher scheint mir die Möglichkeit, damit auch kritisch umzugehen. Jetzt haben Sie sich mit dem Abschnitt 45 bis 1990 der SPD und der NS-Vergangenheit in Ihrer Forschung und in dem Buch auseinandergesetzt. Wie hat denn die heutige SPD Ihre Arbeit wahrgenommen? Also ich muss sagen, die SPD hat auf mein Buch insgesamt sehr positiv reagiert. Und zwar auch wieder in einer sehr selbstkritischen und interessierten und offenen Weise. Also mir ist überhaupt nicht die Reaktion begegnet, so in dem Sinne, wer versucht denn da jetzt auf einmal im Dreck zu wühlen und ausgerechnet uns, der Partei, der ehemaligen NS-Gegner, vorzuhalten, dass wir nicht genügend kritisch mit dieser Vergangenheit umgegangen sind. Nein, sondern die Reaktion ist ganz klar, es ist einem bewusst, dass es da über Jahrzehnte gewisse Defizite gegeben hat. Und ich betone dabei auch immer wieder, dass die SPD sich in vielen Punkten unterschieden hat von der CDU, CSU und von der FDP, nämlich in einer ganz klar offeneren und kritischeren Weise der Auseinandersetzung. Aber wie gesagt, also es kommt die Reaktion zurück, man sieht das durchaus ein und man interessiert sich dafür und die Diskussion wird vorangetrieben und das ganz bestimmt nicht nur durch mein Buch, sondern auch in den letzten 5 Jahren lässt sich schon beobachten, dass in einigen Städten, zum Beispiel in Hannover und in Kassel, Debatten darüber losgegangen sind, dass eben ja bis in die 60er Jahre hinein ehemalige Nationalsozialisten, nicht zuletzt der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen, in der NSDAP gewesen war. Und die Debatten darüber gehen weiter.